mir treu, egal was ihr dachtet. Ich bleib bis auch wenn ihr mich betrachtet. Ich hab meinen Stolz und hatte fest daran. Ich war nie so wie ihr, ich bin ein anderer Mann. Ich blieb mir treu, egal was ihr dachtet. Ich bleib bis auch wenn ihr mich betrachtet. Ich hab meinen Stolz und hatte fest daran. Ich war nie so wie ihr, ich bin ein anderer Mann. Ich sitze hier und schreibe jede einzelne Zeile aus meinen Gedanken aufs Blatt, habe die Scheiße satt. Die Wut staut sich im Bauch, die Jacke zuckt auf der hervor. Bei Detonier, ich bin eine Bombe mit deinem Schnürbarschuh im Chor. Das wird immer größer, es schärft mein Verstand, ich raste gleich aus. Ich mach Schachmatt raus, es ist aus und vorbei mit deiner Schleimerei. Ich habe die Scheiße satt, mir egal was ihr denkt. Ich bin halt der Spinner, wie ihr mich kennt. Ihr sagt, ich sei verrückt, weil ich sage, was ich denk. Ihr sagt, sei verrückt, weil ich meinen Träumen häng. Doch ich halte fest daran, damit ich mich von euch leider unterscheiden kann. Ich bin Dusty, der Killer, und ihr seid für mich nix als nur Spinner. Ich blieb mir treu, egal was ihr dachtet. Ich bleib bis auch wenn ihr mich betrachtet. Ich hab meinen Stolz und halte fest daran. Ich war nie so wie ihr, ich bin ein anderer Mann. Ich blieb mir treu, egal was ihr dachtet. Ich bleib bis auch wenn ihr mich betrachtet. Ich hab meinen Stolz und halte fest daran. Ich war nie so wie ihr, ich bin ein anderer Mann. Ich weiß noch, damals lachten mich alle aus, ich war ein Außenseiter. Doch ich scheiße drauf, ich war anders als die anderen. Doch ich habe Freunde, die für mich immer da waren. Die einzige Gang, die anderen sind gekommen. Wir wussten damals noch nicht, was wir noch so bekommen. Ich hab zig Klicks und hab genug davon. Es ist auseinandergegangen wie ein Schuhkarton. Das Leben ist wie ein Spiel, Katz und Maus. Ich blieb immer Starterkind, ich machte was draus. Ich seh die Leute von früher, jetzt Studenten, Ass oder auch Schüler. Keiner hat was geschafft, außer sich vor den Freiern nackt gemacht. Meine Brüder und ich, wir blieben uns treu. Du zeigst deine Scheu, du bist ein Toyboy. Ich blieb mir treu, egal was ihr dachtet. Ich bleib bis auch wenn du mich betrachtest. Ich hab meinen Stolz und hatte fest daran. Ich war nie so wie ihr, ich bin ein anderer Mann.